Aber ich habe ganz frische Forellen für Sie ergattert, Mr. Ryman. Für Ihr Abendessen. Forellen mögen Sie doch. Ach, Mr. Ryman. Sie haben mir Ihr Diktiergerät wieder nicht abgestellt. Mein Gott, wie zerstreut er bloß immer ist. Mach das Ding mal aus. Mr. Ryman, sind Sie drüben? Mr. Ryman! Mr. Ryman! Oh nein! Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel gegeben, Sergeant. Sie gehört schnellstens ins Bett. Ich werde es kurz machen, Doktor. Tun Sie Ihr Möglichstes. Also dann. Gute Nacht. Gute Nacht, Doktor. Nur schnell ein paar Fragen, Mrs. Reed. Dann bringen wir Sie nach Hause. Ach, schon gut, Sergeant. Sie sind Mr. Rymans Haushälterin. Ja. Ja, ich komme immer morgens um 9 und bin dann meistens bis um 10:30 hier zum Aufräumen und Saubermachen. Und später am Nachmittag komme ich nochmal, um Mr. Ryman sein Abendessen zu kochen. Nur mittwochs und sonntags komme ich nachmittags nicht, da ist er im Club. Aber heute ist Mittwoch. Ja. Ja, heute wollte er lieber nicht ausgehen. Er war so beschäftigt mit seinem Buch, wissen Sie. Er hatte mich deshalb gebeten, ausnahmsweise... Ich verstehe. Und wann genau sind Sie heute Nachmittag gekommen? So gegen 6. Ich hatte so schöne frische Forellen für ihn gekauft und bin in sein Arbeitszimmer gegangen, um ihm... Und da lag er da auf dem Boden. Ich weiß, das ist ein großer Schock für Sie, Mrs. Reed. Aber ich muss Ihnen trotzdem noch ein paar Fragen stellen. War Mr. Ryman verheiratet, geschieden? Weder noch, er war Junggeselle. Und wie steht's mit Angehörigen? Angehörige? Da gibt's nur Trevor. Trevor? Sein Bruder. Der wohnt in der Hardman Street, in einem von den neuen Wohnblocks. Ah ja, haben Sie sich gut verstanden, die beiden? Ja, manchmal ja, manchmal nicht so recht. Sie meinen, es gab kleine Meinungsverschiedenheiten? Öfter. Und nicht nur kleine. Ach. Gestern erst hatten sie einen tüchtigen Krach. Wissen Sie, warum? Ich glaube, Mr. Trevor wollte Geld. Er hat ja dauernd Geld gepumpt von Mr. Ryman. Oh mein Gott. Irgendwer muss es ihm sagen. Aber, nee, bitte, bitte nicht ich. Ich bring das nicht fertig. Nicht aufregen, Mrs. Reed, nicht aufregen. Es tut mir leid, Leute, dass ich jetzt erst komme. Sogenanntes Arbeitsessen. Mit dem Superintendent. 4 Gänge. Je höher der Dienstgrad, desto schwerer das Leben. Ach, nur kein Neid, Sergeant. So, jetzt setzen Sie mich erstmal ins Bild. Jawohl, Sir. Also, Todesursache, Schuss in den Kopf. Mhm. Abgegeben aus nächster Nähe. Voraussichtliche Tatzeit zwischen 11 und 13 Uhr. Fotos, Spurensicherung, Überführung erledigt. Tatwaffe, nicht auffindbar. Nichts beschädigt, keine Hinweise auf gewaltsames Eindringen. Mhm. Der Mörder hatte also einen Schlüssel. Oder Ryman hat ihm selbst aufgemacht. Dann müsste Ryman ihn gekannt haben. So sieht es aus, Sir. Ja. Und weiter? Entdeckt wurde die Leiche von Mrs. Reed, der Haushälterin. Sie kam gegen 18 Uhr, um Ryman das Abendessen zu machen. Er war Junggeselle. Ja. Wie es scheint, ist er mittwochabends gewöhnlich ausgegangen in seinen Club. Aber heute wollte er ausnahmsweise zu Hause essen, weil er zu sehr mit seinem neuen Buch beschäftigt war. Er war Schriftsteller, aber das wissen Sie ja wohl. Ja, das weiß ich, Leute. Hat Mrs. Reed etwas im Zimmer hier berührt? Sie sagt nein, Sir. Konnte sie Angaben machen, die uns weiterhelfen? Sie hat von seinem Bruder Trevor gesprochen, der in einem der neuen Wohnblocks in der Hardman Street wohnt. Mit ihm scheint Ryman nicht das allerbeste Verhältnis gehabt zu haben. Wieso? Erst vorgestern Morgen hatten die beiden einen heftigen Streit, sagt Mrs. Reed. Trevor wollte seinem Bruder wieder mal um Geld anpumpen. Aha. Und er hat ihm nichts gegeben? Nein. Aber hat er es doch. Ralph Ryman muss klotzig verdient haben an seinen historischen Romanen. Bestseller überall auf der Welt. Haben Sie eigentlich je was von ihm gelesen, Lloyd? Leider nein. Dachte ich's mir. Meine Lektüre heutzutage beschränkt sich auf Computerbetriebsanleitungen. Ja. Wenn ich die eine durchgeackert habe, beschert man uns schon wieder ein neues Modell. Ja, ist schade. Ach, dieser Trevor Ryman, hat man ihn schon verständigt? Noch nicht, Sir. Naja, also bleibt das wieder an mir hängen. So sieht es aus, Sir. Übrigens, Leute, was ist mit dem Diktiergerät hier auf dem Schreibtisch? Es steckt noch eine Kassette drin. Besprochen, nehme ich an. Vielleicht ein letztes Diktat für sein neues Buch. Ja, könnte sein. Okay, dann gehe ich jetzt zu diesem Trevor. Bis ich wiederkomme, schauen Sie sich hier mal gründlich um. Also, Sie könnten ja dabei das Band abspielen. Das wäre vielleicht nicht uninteressant. Das ganze Band, Sir? Ja, warum nicht? Da tun Sie was für Ihre Bildung. Mr. Ryman! Geben Sie sich keine Mühe, der ist nicht da. Das ist aber die Wohnung von Mr. Trevor Ryman, oder? Ja, ja, aber der ist nicht da. Weggefahren. Heute Nachmittag um 3 ungefähr. Wissen Sie das genau? Hab ihn zufällig vom Fenster aus gesehen. Koffer in der Hand, sportlich angezogen. Macht wahrscheinlich wieder mal Urlaub. Ich wollte ihm etwas mitteilen, was ziemlich Dringendes. Sie wissen nicht zufällig, wohin er gefahren ist? Vielleicht nach Torquay. Nach Torquay? Ja, da ist er öfter mal, für ein paar Tage. In irgendeinem kleinen Hotel, glaube ich. Ja, kann man nichts machen. Danke für die Auskunft. Wollen Sie ihm eine Nachricht hinterlassen? Nein, nicht nötig. Die Mühe hätte ich mir sparen können, er ist nicht da. Abgehauen? Ziehen wir keine vorschnellen Schlüsse, Lloyd. Sein Nachbar glaubt, er ist in Urlaub gefahren. Wäre ja möglich. Nach Torquay vielleicht. Dort sei er öfter, in einem kleineren Hotel. Soll ich die Polizei in Torquay verständigen? Ja, hängen Sie sich ans Telefon. Versuchen Sie, Ihnen eine möglichst genaue Beschreibung zu geben. Erkundigen Sie sich notfalls bei dieser Mrs. Reed. Seine Beschreibung habe ich schon, Sir. Fleißig, mein lieber Lloyd. Und wie sind Sie da dran gekommen? Im Wohnzimmer vorn sitzt Rymans Sekretärin, eine Miss Barrett. Sie kam kurz, nachdem Sie gegangen waren, um sich ein paar Unterlagen zu holen, die sie versehentlich heute Morgen hat liegen lassen. Wie sie sagt, wollte sie die Sachen heute noch fertig machen. Ich habe Miss Barrett gebeten, auf sie zu warten. Gut, vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Wenn sie Ihnen den Bruder hat beschreiben können, müsste sie auch in der Lage sein, uns sonst ein paar Fragen zu beantworten. Nicht? Ja, wollen wir es hoffen. Rymans Tod ist auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Aber ich glaube, sie hat sich jetzt wieder im Griff. Schön. Dann werde ich sie mir gleich vornehmen. Einen Augenblick, Sir. Ich habe etwas gefunden, was von Bedeutung sein könnte. Diesen Brief. Lassen Sie mal sehen. Nicht datiert, aber allem Anschein nach erst kürzlich geschrieben. Steckt in einem der Bücher dort neben dem Fenster. Ja. Ja, scheint ja jemand ganz fanat gewesen zu sein in Ryman. Mehr als fanat. Muss dir nur sagen, wie wundervoll es war mit dir gestern Nacht. Wenn nur gleich unser gemeinsames Leben beginnen könnte. Weg, weit weg von allem, aber bald wird es soweit sein, mein Geliebter, bald. Unterschrift Jean. Ja, der Brief könnte sogar von entscheidender Bedeutung sein. Nicht wahr, Sir? Ob Miss Barrett wohl weiß, wer diese Jean ist? Tja, fragen wir sie doch einfach mal. Ja, das werde ich gleich tun, Lloyd. Und Sie machen dabei erstmal Talkie-Mobil. Jawohl, Sir. Wenn es denn sein muss. Es muss. Ach, und noch was. Konnten Sie sich während Ihrer erfolgreichen Spurensuche auch noch das Band anhören? Konnte ich. Nichts Besonderes drauf. Außer Sie interessieren sich für Wellingtons Taktik in der Schlacht von Salamanca. Oh, dafür interessiere ich mich sogar brennend. Ich glaube, das Band werde ich mir ausleihen. Wenn Ihnen das Spaß macht, Sir. Schon seit 8 Jahren, Miss Barrett? Das ist eine lange Zeit. Ja, eine lange Zeit, Inspektor. Und eine sehr glückliche. Ich begreife es einfach nicht. Ich meine, es ist so unvorstellbar. Wer kann etwas so Schreckliches tun? Miss Barrett, ich hatte gehofft, Sie könnten uns da etwas weiterhelfen. Ich? Nein, Inspektor, ich bestimmt nicht. Ralph hat selten mit mir über private Dinge gesprochen. Aber ich wüsste weit und breit niemanden, der ihm etwas Böses wollte. Beneidenswert. Nur, wie ich höre, stand er nicht allzu gut mit seinem Bruder in letzter Zeit. Mit Trevor? Ach, es gab manchmal Meinungsverschiedenheiten, aber das hatte nicht viel zu bedeuten. Naja, am Montag erst soll es ziemlich laut geworden sein. Die beiden haben sich gestritten. Haben Sie was davon mitbekommen? Ja, schon. Ich habe laute Stimmen aus dem Arbeitszimmer gehört, aber was Sie gesagt haben, weiß ich nicht. Das ging mich ja auch nichts an. War das letzte Mal, dass Sie Mr. Trevor Ryman hier im Haus gesehen haben? Ja. Aber vielleicht können Sie uns mit was anderem weiterhelfen, Miss Barrett. Wir sind in Mr. Rymans Papieren auf den Namen Jean gestoßen. Wissen Sie, um wen es sich da handeln könnte? Das dürfte Mrs. Jean Ansel sein. Mrs. Jean Ansel? Ja. Sie und Ihr Mann waren Ralphs beste Freunde. Sie wohnen in der Corby Road, auf der anderen Seite des Parks. Waren Sie häufig zusammen, die drei? Oh ja. Ryan kam oft zu einem Trink herüber. Ralph und Jean sind auch abends ab und zu zusammen ausgegangen. Nur er und Sie? Sie waren doch eng befreundet. Und Brian Ansel macht sich nicht viel aus Theater. Ah, verstehe. Gemeinsame Liebe zum Theater. Sonst nichts. Bestimmt nicht sonst, Inspektor. Also, Walsh, haben Sie alles? Name, Beschreibung, Adressen? Ja, Sergeant. Ryman Trevor, vielleicht in einem kleineren Hotel in Torquay abgestiegen. Korrekt. Aber kleinere Hotels gibt's ein paar hundert, hier Gästehäuser mitgezählt. Kein Problem für einen so fähigen Constable wie Sie. Danke, Sarge. Sehr gütig. Wer im Übrigen ist denn dieser Cecil B.? Mein Chef, Inspektor der Kriminalpolizei in Chester. So, so. Und Sie sind von der Polizeistelle in Torquay, also schlage ich vor, Sie heben jetzt mal Ihren Hintern und machen sich auf den Weg, ja? Okay, Sir. Schon unterwegs. Geht's wieder, Miss Barrett? Ja, ja. Danke. Entschuldigen Sie. Wir sind gleich fertig, ich verspreche es. Dann fahren wir Sie nach Hause. Machen Sie ruhig weiter. Wenn ich irgendwie helfen kann, will ich ja... Danke, danke. Ich weiß es zu schätzen. Sie haben also als Teilzeitkraft für Mr. Ryman gearbeitet. Ja, nur vormittags. Hm. Ach, Leute, da sind Sie ja wieder. Alles erledigt? Ja, wie Sie gesagt haben, Sir. Gut, also weiter, Miss Barrett. Könnten Sie uns nun eine möglichst genaue Schilderung Ihres heutigen Vormittags hier geben? Wann Sie kamen, wann Sie gingen, was sich abgespielt hat? Hm? Es war eigentlich alles wie immer. Ich bin um 9 gekommen und habe in meinem Büro gearbeitet, dem kleinen Zimmer hinten am Ende des Gangs. Ja? Bis etwa 10:30. Ablage, Korrespondenz, was halt so anfällt. Dann bin ich hinüber ins Arbeitszimmer gegangen, um Ralph unterschreiben zu lassen. Und er hat mir sein gestriges Diktat gegeben. Das gestrige? Ja, ich schreibe immer das Band vom Vortag ab. Nach einer guten Stunde war ich damit fertig. Die Abschrift samt Kassette habe ich ihm dann rübergebracht. Wie spät war es da? 11:45. Das wissen Sie sicher? Nicht auf die Minute, aber... Ja, so in etwa. Darf ich Sie dazu noch etwas fragen? Bitte? Ich habe keine weiteren Kassetten im Arbeitszimmer gesehen. Ach, weitere gibt es auch nicht, Sergeant. Mr. Ryman hat immer nur ein und dieselbe Kassette benutzt. Er hatte Angst, mit mehreren durcheinander zu kommen. Wissen Sie, er war manchmal ein wenig zerstreut. Tja, interessant, was Leute, welche kleinen Ticks Schriftsteller manchmal haben. Ja, ja, sehr interessant, Sir. Sie gingen also 11:45 zu Mr. Ryman ins Arbeitszimmer. Ja. Und dann? Dann haben wir wie jeden Morgen eine Tasse Kaffee getrunken und uns unterhalten. Und worüber haben Sie sich heute Morgen unterhalten? Eigentlich nur über sein neues Buch. Er kam gut voran damit. Schien sehr zufrieden zu sein. 12:15 bin ich dann gegangen. Sie haben das Haus 12:15 verlassen? Ja. Ich hatte mir ein Taxi bestellt. Bei Mr. Kay von der Kay Cab Company, weil ich mit meiner Schwester zum Essen verabredet war. Wir fahren immer mit Mr. Kay. Ich hatte ihn gebeten, unbedingt pünktlich 11:45 da zu sein. Und er war sogar schon ein paar Minuten früher da. Sie haben sich noch von Mr. Ryman verabschiedet, nehme ich an. Oh ja. Ich habe Mr. Kay die Tür aufgemacht, ging schnell zur Garderobe, um einen Mantel zu holen und bin dann nochmal zurück zum Arbeitszimmer. Mr. Ryman diktierte schon wieder. Deswegen habe ich nur den Kopf ins Zimmer gesteckt und ihm kurz zugewinkt. Er hasst es, beim Diktieren gestört zu werden. Wir können also mit Sicherheit annehmen, dass er um 12.15 Uhr noch am Leben war. Mit Sicherheit, Inspektor, das kann ich beschwören. Als ich das Haus verließ, war Ralf Ryman noch am Leben. Können wir noch irgendwas für Sie tun, Miss Barrett? Nein, danke. Danke. Haben Sie wirklich vor, morgen früh wieder zu arbeiten? Ich muss, Inspektor. Gerade jetzt. Tja, wie Sie meinen. Nur werden Sie leider eine Zeit lang das Arbeitszimmer nicht benutzen können. Das muss versiegelt bleiben. Ah ja, natürlich. Na, ich komme schon irgendwie zurecht. Vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht, Sergeant. Gute Nacht, Miss Barrett. Gute Nacht. Auch nicht einfach, auf die Art einen guten Job zu verlieren. Bestimmt nicht. Und wohin jetzt? Corby Road? Ja. Mal sehen, ob die Ansels uns weiter auf die Sprünge helfen können. Haben Sie mit Mr. Ansel telefoniert? Nein, mit seiner Frau. Ach, ich weiß nicht. Von Mal zu Mal fällt es mir schwerer, solche Nachrichten überbringen zu müssen. Das kann ich verstehen, Sir. Wenn Sie den Brief gelesen haben, Inspektor, kann ich es ja nicht gut leugnen, oder? Mr. Ryman und ich, wir standen uns sehr nah. Und wir hatten gehofft, in nicht so ferner Zukunft, weit weg von allem, ein gemeinsames Leben beginnen zu können. War Ihr Mann im Bild über Ihre Beziehung zu Mr.? Nein. Es war uns natürlich klar, dass wir es ihm sagen mussten, und zwar bald. Letzte Woche haben wir uns fest vorgenommen, mit ihm zu sprechen, aber... Inspektor? Ja? Muss Brian es jetzt noch erfahren? Ich kann Ihnen nichts zusichern, Mrs. Ansel, aber meinerseits sehe ich im Augenblick keinen Grund. Oh, danke, danke. Weil nämlich, wenn das auch noch dazu käme, das wäre zu viel für ihn. Ich glaube, er würde durchdrehen. Nah dran ist er sowieso. Vorhin hat er mir einen richtigen Schrecken eingejagt. Ganz plötzlich wurde er absolut still. Er war völlig weggetreten. Ich brachte kein Wort mehr aus ihm raus. Hoffentlich lassen ihn die Tabletten eine Weile schlafen. Es tut mir aufrichtig leid, Mrs. Ansel, dass wir Sie noch so spät aufgesucht haben. Aber natürlich, und das werden Sie sicher verstehen, müssen wir auch noch mit ihm selbst sprechen. Dürfen wir morgen Vormittag wieder vorbeikommen? Wäre das möglich? Morgen Vormittag? Jane! Wo steckst du denn? Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Sie sehen... Ja, natürlich. Können wir sagen, morgen früh 11 Uhr? 11? Ja. Ja, gut, Inspektor. Jane! Zum Teufel, wo bist du? Glauben Sie, er hat was gewusst von Ihrer Affäre mit Ryman? Schwer zu sagen. Aber ein hieb- und stichfestes Alibi würde ihm nicht schaden. Machen wir Schluss für heute? Tja, morgen ist auch noch ein Tag. Sagen wir um 10 in meinem Büro. Aber knüpfen Sie sich erst noch den Taxifahrer vor, diesen Kay. Wir brauchen seine Bestätigung für die Aussage von Miss Barrett. Wird gemacht, Sir. Endlich die Beine hochlegen. Darauf freue ich mich jetzt. Ich auch. Und dann höre ich mir bei einem doppelten Gin Tonic diese Kassette an. Beneidenswert. Ich habe eine Frau und zwei kleine Brüllaffen zu Hause. Die scheinen ihn aber gut zu bekommen, Leute. Tja, vielleicht probiere ich es auch mal mit dem Ehestand. Die richtige ist mir nur noch nicht über den Weg gelaufen. Die Frau hat Glück gehabt. Na, na, na. Oh Gott, du hast es also gewusst die ganze Zeit? Nein, Sheen. Gewusst habe ich nichts. Ich hatte nur eine gewisse Ahnung. Klar geworden ist es mir erst vor 10 Tagen. An dem Abend, an dem du sagtest, du fährst zu Anne. Wieso? Ich dachte, Jean ist nicht da. Machst du bei Ralph einen Besuch? Als ich hinkam, stand ein Wagen vorm Haus. Das war ja dann eindeutig genug. Oh, Brian, es tut mir so leid. Ich bin mir ja auch so gemein vorgekommen. Immer wollte ich es dir sagen, aber ich habe es einfach nicht über mich gebracht, weil... Spar dir deine Entschuldigung. Es spielt ja auch keine Rolle mehr. Aber du hast dir nie etwas anmerken lassen. Nie. Ich habe gehofft, es würde vorübergehen. Deine Gefühle für ihn würden nicht von Dauer sein. Und wie ich das gehofft habe. Brian. Und das ausgerechnet Ralph, mein bester Freund, mir das antun könnte. Ich konnte es nicht begreifen. Ralph war genauso verzweifelt darüber. So? Jedenfalls kann ich nicht behaupten, dass mir sein Tod sehr leid tut. Brian, bitte, bitte, sowas darfst du nicht sagen. Er hätte dich mir weggenommen. Ich weiß es. Und damit mein Leben zerstört. Jetzt ist er tot. Und ich werde nicht den tief Trauernden spielen und so tun, als ginge mir das, weiß Gott, wie nah. Herein. Ah, morgen, Lloyd. Guten Morgen. Na? Haben Sie den Taxifahrer gesprochen? Ja, habe ich. Wollen Sie einen Kaffee? Oh ja, gerne. Danke. Ja, und er... So. Und er bestätigt alles, was Miss Barrett gesagt hat. Er war schon 10 nach 12 da, sie war noch nicht ganz fertig. Und während er im Flur auf sie wartete, hat er Ryman diktieren hören, sagt er. Na gut. Und dann hat er Miss Barrett zum Restaurant Royal an der Canning Street gefahren. Er hat gesagt, er hat eine halbe Stunde dahin gebraucht. Mhm. Das hieß also, dass Ryman definitiv zwischen 12.15 Uhr und 1 erschossen wurde. Immerhin etwas. Korrekt, Leute. Exakt kombiniert. Und hören Sie zu, auch ich habe, mal sehen, ja, 5 Neuigkeiten für Sie. Oh. Also, damit Sie auf dem Laufenden sind. Erstens, Fingerabdrücke. Die Spurensicherung hat im Arbeitszimmer nur Abdrücke von Ryman und Miss Barrett feststellen können. Oh, schade. So ist es. Zweitens, die Mordwaffe war ein Revolver, Kaliber 38. Drittens, Ryman besaß einen 38er Enfield, noch aus der Militärzeit. Der ist auch immer noch auf seinen Namen registriert und verschwunden. Ach, das ist ja interessant. Und viertens, ich habe eben mit seinem Anwalt telefoniert. Es existiert ein Testament. Außer 2 kleineren Vermächtnissen für Miss Barrett und Mrs. Reed geht alles an seinen Bruder Trevor. Um die 300.000 Pfund und alle Tantiemen, die aus den weiteren Verkäufen seiner Bücher anfallen. Glück muss der Mensch haben. Ist denn der Glückspilz inzwischen gefunden worden? Noch nicht. Torquay scheint nur aus Hotels zu bestehen. Scheint so, ja. Und fünftens, Sir? Wie? Ah, richtig. Fünftens. Die Schlacht von Salamanca war viel komplizierter, als ich dachte. Die Schlacht von Salamanca? Sie haben wohl doch nicht so genau hingehört, was? Das letzte Band, das Ryman besprochen hat. Ach so, ja, das... Also jetzt haben wir gleich 10:30. In 30 Minuten sollten wir bei den Ansels sein. Fahren wir los. Mr. Ansel, Ihre Gattin und Sie waren also sehr befreundet mit Mr. Ryman. Ja, Inspektor. Wir kannten uns seit vielen Jahren. Ja, dann können Sie oder Mrs. Ansel uns vielleicht sagen, ob Sie irgendjemanden wüssten... der mit Mr. Ryman verfeindet war. Verfeindet? Nein, ich wüsste niemanden. Du, Brian? Naja, Ralph konnte manchmal ein wenig brüsk sein. Wenn man ihn reizte, blieb er nichts schuldig. Aber ich wüsste keinen Menschen, der ihm etwas hätte antun wollen. Wirklich niemanden? Nein, Sergeant. Kennen Sie Mr. Rymans Bruder, Trevor? Ich habe ihn 1 oder 2 Mal bei Ralph getroffen, aber auf nähere Bekanntschaft keinen Wert gelegt. Und aus welchem Grund nicht, Sir? Aus keinem bestimmten Grund. Ein Typ, der mir nicht liegt. Verstehe. Dann etwas anderes. Und ich bitte Sie, davon auszugehen, dass diese Fragen reine Routine sind. Wo waren Sie und ebenso Sie, Mrs. Ansel, gestern zwischen 12 und 1 Uhr mittags? Guter Gott, gelten meine Frau und ich als Verdächtige? Nicht doch, Sir. In einer Mordsache muss ich allen Personen aus dem Umfeld des Opfers diese Fragen stellen. Na schön. Fragen gehört zu Ihrem Job, okay. Zwischen 12 und 1 gestern war ich mit meinem Wagen unterwegs. Ich wollte einen Freund in Lower Ditton besuchen, was aber bedauerlicherweise niemand bestätigen kann. Mein Freund war nämlich nicht zu Hause. Ich habe kehrt gemacht und bin direkt zurückgefahren. Um 14:45 etwa war ich wieder hier. Mein Freund heißt Stephen Elwood. Die Adresse ist Grove Avenue 15 in Lower Ditton. Reicht das? Danke, Sir. Und Sie? Mrs. Ansel? Ich war den ganzen Tag über nicht aus dem Haus. Meine Haushaltshilfe ist 11:45 gegangen. Danach habe ich niemanden gesehen oder gesprochen, bis Brian um 14:45 zurückkam. Alles klar. Besten Dank, Madam. Keine besonders wasserdichten Alibis, was, Inspektor? Das muss doch Ihren unverhohlenen Verdacht nur schüren. Nein, bitte. Ich sage Ihnen eins, Inspektor. Ralph Ryman war unser bester Freund und ich hätte nicht gedacht, dass man uns mit derart unverschämten Fragen konfrontiert. Platz nehmen. 15. 16. Ja, wer ist da? Mr. Trevor Ryman. Was wollen Sie? Constable Walsh, Sir. Kriminalpolizei Torquay. Kann ich Sie kurz sprechen? Kriminalpolizei? Was zum Teufel? Sind Sie Mr. Trevor Ryman? Albion Court, Hartman Street, Chester, Sir. Wer ist es denn, Trevor? Gleich, Schätzchen. Ja, bin ich, Sie wünschen. Sind Sie der Bruder von Mr. Ralph Ryman? Ja, jetzt sagen Sie mir endlich, was Sie wollen. Ja, sofort, Sir. Darf ich reinkommen? Wie bitte? Ich muss Ihnen nämlich leider eine sehr schlechte Nachricht überbringen, Sir. Schon ungewöhnlich, sowas. Wovon reden Sie, Lloyd? Von Mr. Ansel. Auch noch zu betonen, wie wenig stichhaltig sein Alibi ist. Ja, aber seine Geschichte ist derart unraffiniert, dass sie schlicht und ergreifend wahr sein könnte. Aber es bleibt ein fadenscheiniges Alibi und ein saftiges Motiv. Lloyd, ein Motiv hat er nur, wenn er von der Affäre seiner Frau etwas gewusst hat. Und sie ist sicher, das hat er nicht. Sie lügt vielleicht, um ihn zu schützen. Warum? Sie wollte ihn verlassen. Naja, aber vielleicht sieht sie die Dinge mittlerweile wieder anders. Jedenfalls, ihr Alibi ist ja auch nicht gerade überzeugend. Auch sie hat niemanden, der bestätigen kann, wo sie zur Tatzeit war. Schön. Nur, was für ein Motiv könnte sie gehabt haben? Wer weiß. Aber wir sind doch nur schon lange genug dabei, um zu wissen, wie leicht blinde Leidenschaft zu Kurzschlusshandlungen führt. Streit? Zurückweisung? Nicht sehr wahrscheinlich. Trotzdem auch nicht auszuschließen. Cecil B. Torquay. Ja. Ja, na großartig. Ja, hä? In der Tat. Wann wird er hier sein? Bestens. Also dann vielen Dank für die Unterstützung. Ja, danke sehr. Bis dann. Trevor? Ja, Sie haben ihn. Er behauptet, nichts vom Tod seines Bruders gewusst zu haben. Um 3.30 Uhr wird er hier sein. Jetzt ist es 11:30. Ich schlage vor, wir machen noch mal einen kurzen Besuch im Haus Ryman und anschließend stärken wir uns erstmal, ja? Ganz einverstanden, Sir. Besonders mit der Stärkung. Herein? Hallo? Oh, hallo. Hallo, Miss Barrett. Hoffentlich stören wir nicht. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, danke. Hab alle Hände voll zu tun. Ralphs Rechtsanwalt hat mich gebeten, die Korrespondenz so weit wie möglich abzuwickeln. Hier türmen sich Stöße von Papier. Ja, das sehe ich. Aber was Sie interessieren wird, wir waren inzwischen bei Mr. und Mrs. Ansel. Wie geht es Ihnen? Naja, Sie sind natürlich beide sehr erschüttert, besonders Mr. Ansel. Das habe ich mir gedacht. Sie waren ja seit so vielen Jahren befreundet, Ralph und er. Seit Ihrer Militärzeit. Militärzeit? War Mr. Ansel denn auch beim Militär? Oh ja, da haben Sie sich kennengelernt. Sie waren im gleichen Regiment. Wussten Sie das nicht? Na, ist mir neu. Doch. Nur hat Mr. Ansel aus gesundheitlichen Gründen den Dienst früher quittiert als Ralph. Aus gesundheitlichen Gründen? Ja, irgendwas war damals. Was weiß ich nicht genau. Herz. Nerven. Ach so? Lloyd, Miss Barrett steckt bis über die Ohren in Arbeit. Ich glaube, wir sollten sie nicht länger aufhalten. Ja, Sir. Was ich noch sagen wollte, Miss Barrett, ich hoffe, Sie stören sich nicht an dem Kollegen, den wir vor der Tür zu Reimans Büro postiert haben. Nein. Er sieht etwas grimmig aus, beißt aber nicht. Keine Sorge. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, was sagen Sie, Lloyd? Das eröffnet völlig neue Perspektiven, was? Sie meinen, Ansel hatte womöglich auch eine Dienstwaffe? Oder hat noch? Ich glaube, wir unterhalten uns nochmal mit diesem Herrn. Er wird nicht sehr begeistert sein, wenn wir schon wieder anrücken, Sir. Niemand ist begeistert, wenn die Polizei anrückt. Aber erst muss ich noch schnell mit unseren Kollegen in Lower Ditton sprechen. Sehr wohl, Sir. Ah, keine Sorge, Lloyd. Sie kriegen Ihren Lunch. Irgendwann jedenfalls. Dienstwaffe? Natürlich hatte ich eine. Wie jeder Offizier. Hätten Sie etwas dagegen, Sir, sie mir zu zeigen? Wieder nur reine Routine, darf ich annehmen? Genau, Sir. Tja, ich würde Ihnen gar einen Gefallen tun, wenn ich könnte. Aber es ist leider unmöglich. Oh, warum das? Weil das gute Stück verschwunden ist. Schon seit 3 Jahren, seit wir in dieses Haus umgezogen sind. Manchmal verschwinden Dinge eben. Haben Sie den Verlust der Waffe gemeldet, Sir? Bedauere, nein. Aber vielleicht können Sie uns ein paar Angaben dazu machen, welcher Typ, welches Kaliber und so weiter. Gewiss. Es war ein Webley. Kaliber 38. Die Nummer kann ich Ihnen raussuchen. Sonst noch was? Nur ein paar Kleinigkeiten. Zunächst wegen Ihrer gestrigen Fahrt nach Lower Ditton. Wir haben herausbekommen, dass Ihr Freund Mr. Elwood zu der von Ihnen genannten Zeit tatsächlich nicht zu Hause war. In der von Ihnen genannten Zeit. Herr im Himmel. Denn er befindet sich augenblicklich zu Besuch bei seinem Sohn in Kenia. Mich wundert, dass Sie das nicht wussten. Hören Sie, wenn ich's gewusst hätte, wäre ich doch wohl kaum hingefahren. Ich überlege nur, warum Sie ihn nicht vorher angerufen haben, Sir. Sie überlegen? Ich überlege, woher Sie die Stirn nehmen, mir mit derart plumpen und beleidigenden Anspielungen zu kommen. Sie missverstehen mich. Wir wollen doch nichts als... Jawohl, Anspielungen, Unterstellungen, ohne den geringsten Anhaltspunkt. Sie haben nicht die Spur eines Beweises für Ihre Verdächtigungen. Also, meiner Ansicht nach ist er unsere Nummer 1, Sir. Die Geschichte vom Verlust seines Revolvers ist mehr als dünn. Sein Alibi noch dünner. Hm. Er hat ein aufbrausendes Temperament und falls er gewusst hat, dass Ryman dabei war, ihm seine Frau auszuspannen, gibt es niemanden mit einem besseren Motiv. Trotzdem, er hat ganz recht, Lloyd. Beweisen kann man ihm nichts. Wie die Dinge liegen? Nein. Anders als in Ihrem Fall, Sir. Meinem? Na, ein Kinderspiel, Sie zu überführen. Wovon reden Sie? Na, von Ihrem vorhin begangenen Diebstahl. Sie sprechen in Rätseln, mein lieber Lloyd. Ich meine den Diebstahl von Manuskriptseiten aus Rymans Schreibtischschublade. Die Beweisstücke befinden sich in Ihrer Brusttasche und meine Wenigkeit war Augenzeuge der Straftat. Ich habe mir zu einem kleinen Andenken verholfen. Kaum strafwürdig, was? 6 Seiten aus dem unvollendeten Buch eines toten Autors. Habe ich mir schon gedacht, wo Sie so ein Büchernarr sind. Wenn Sie damit sagen wollen, dass ich außer Computerbetriebsanleitungen auch noch anderes lese, Lloyd, dann akzeptiere ich Ihre Bezeichnung. Nichts für ungut, Sir. Ja. Könnten wir uns noch ein Glas Muscadet genehmigen? Von mir aus, aber dann müssen wir schnellstens zurück ins Büro. Ich habe noch eine Menge zu tun, bevor uns Mr. Trevor Ryman ins Haus steht. Auf den bin ich ja gespannt. Und dies ist mein Kollege Sergeant Lloyd, Sir. Hallo, Sergeant. Mr. Ryman. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Lassen Sie mich als erstes sagen, Sir, wie leid mir der Tod Ihres Bruders tut. Ich habe die meisten seiner Bücher gelesen und ihn sehr bewundert. Danke, Inspektor. Natürlich ist mir klar, was diese schreckliche Sache für Sie bedeutet. Wir wären trotzdem dankbar für Ihre Unterstützung bei der Klärung einiger Fragen. Ich will gern tun, was ich kann, Inspektor. Um es so kurz wie möglich zu machen, Sir. Ihr Bruder ist zwischen 12 und 1 Uhr gestern Mittag erschossen worden. So viel steht fest. Nur weil wir derartiges zu den Akten nehmen müssen, könnten Sie uns sagen, wo Sie sich zur fraglichen Zeit befunden haben? Wo ich mich? Ja, wenn Sie so freundlich wären. Na bitte. Aber ich muss nachdenken. Zwischen 12 und 1 Uhr Mittag war ich... Habe ich einer Bekannten einen kurzen Besuch gemacht. Würden Sie uns auch bitte den Namen Ihrer Bekannten nennen? Nein, leider nicht möglich. Sie ist eine verheiratete Dame. Unsere Beziehung ist zwar rein freundschaftlich, aber ich habe nicht die Absicht, sie in ein Polizeiverhör hineinzuziehen. Ich fürchte, Mr. Ryman, da wir es mit Mord zu tun haben, muss ich leider darauf bestehen, den Namen zu erfahren. Den Teufel will ich tun. Da können Sie darauf bestehen, solange Sie wollen. Von mir erfahren Sie den Namen nicht. Außerdem möchte ich wissen, warum Sie mir solche Fragen stellen. Je mehr wir jetzt klären können, Sir, desto weniger brauchen wir Sie weiter zu behelligen. Mich? Behelligen? Mein Gott. Mein einziger Bruder wird brutal ermordet. Man schickt mir einen dummen Lümmel von Constable mit der schrecklichen Nachricht. Halb verrückt vor Schock und Schmerz komme ich stehenden Fußes zurück, um Ihnen bei Ihren Nachforschungen zu helfen. Und jetzt benehmen Sie sich, als hätte ich womöglich etwas mit der Tat zu tun. Durchaus nicht, Sir. Es ist nur unsere Pflicht. Jawohl, Ihre Pflicht. Den Erstbesten, der Ihnen in die Hände fällt, des Mordes zu bezichtigen. Dass er der Bruder ist, spielt keine Rolle. Und ebenso wenig, dass mir beim besten Willen kein Motiv unterstellt werden kann. Tja, was das Motiv betrifft, Mr. Ryman... Nur zu, heraus damit! Was für ein Motiv soll ich gehabt haben? Mr. Trevor Ryman, niemand beschuldigt Sie. Ich bitte Sie nur zu verstehen, dass die Polizei alle, aber auch alle Möglichkeiten zu untersuchen hat. Und in diesem Fall spielt natürlich der Nachlass Ihres Bruders eine Rolle. Sein Nachlass? Herr im Himmel! Denken Sie, ich hätte Ralf seines Geldes wegen umgebracht? Er war mein einziger Bruder. Alles, was ich an Familie hatte. Mein geliebter Bruder. Auch wenn das schwer in Ihren dicken Polizistenschädel hineingeht. Vielen Dank, Mrs. Reed. Genauso hatte ich mir das schon gedacht, ja. Doch, das bringt uns entschieden weiter. Ach, kein Grund, sich zu entschuldigen. Das ist doch nur zu verständlich, natürlich. Ein solcher Schock. Ja, ich bin aber froh, dass Sie sich heute etwas besser fühlen. Also nochmal vielen Dank und alles Gute. Das hört sich ja nach richtig guter Laune an, Sir. Ja, na ja, mal sehen. Ich habe eben mit Mrs. Reed, Rymans Haushälterin, telefoniert. Die scheint sich soweit erholt zu haben von dem Schock. Na bestens. Ja. Außerdem habe ich mir diese 6 Manuskriptseiten zu Gemüte geführt. Das gestohlene kleine Andenken. Faszinierend, Lloyd. Dieser Ryman war ein Genie. Na, dann hat wenigstens einer von uns eine angenehme halbe Stunde verbracht. Trevor zu besänftigen war alles andere als angenehm. Aber Sie haben es geschafft, ihn nach Hause zu bringen. Mit Ach und Krach. Und ihm klargemacht, dass er uns verständigen muss, wenn er die Stadt verlassen will. Schwer auszuloten, der Bursche. Entweder ist er echt unglücklich oder er spielt eine teuflisch gut Theater. Nee. Also auf wen setzen Sie inzwischen? Ryman oder Enzel? Naja, ein Motiv ist bei beiden vorhanden. Gelegenheit hatten Sie wohl auch. Nur Beweise. Ja, immer das gleiche Elend. Aber ich glaube, wir werden langsam fündig. Was? Wirklich? Okay, wie viel Uhr ist es? Gleich 5? Machen Sie jetzt erstmal Pause. Na, Augenblick, Sir. Sie haben was von fündig werden gesagt. Abwarten, Lloyd. Ganz so weit ist es noch nicht. Aber nehmen Sie sich nichts vor für heute Abend. Da brauche ich Sie. Wir treffen uns um 19 Uhr im Haus von Ryman. Aber parken Sie den Wagen, wo er nicht gesehen werden kann. Sehr wohl, Sir. Hat sicher keinen Sinn zu fragen, warum wir uns dort treffen, was? Keinen im Moment. Ich erkläre Ihnen alles heute Abend. Jetzt muss ich erst noch einen sehr wichtigen Anruf machen. Da draußen rührt sich nichts, Sir. Man würde aber auch nicht sehen, wenn sich was rühren würde. Im Garten ist es ja fast so dunkel wie hier drin. Trotzdem gehen Sie besser weg vom Fenster, Lloyd. Nicht, dass uns jemand sieht. 7:30. Kann das noch lange dauern, Sir? Ich hoffe nicht. Ich wüsste ja schon ganz gern, worauf wir warten. Es tut mir leid, Lloyd. Es gibt Anhaltspunkte, die mich überzeugen. Das heißt aber nicht, dass Sie auch die Geschworenen überzeugen werden. Wir brauchen einen Beweis. Etwas, was wir beide bezeugen können. Und bevor wir den nicht haben, will ich nichts sagen. Und etwas, was wir bezeugen könnten, Soll heute Abend passieren? Ja, der Täter hat etwas enorm Wichtiges liegen lassen. Genauer gesagt, dort in der linken Schreibtischschublade. Das konnte er bisher nicht an sich bringen, weil wir das Zimmer versiegelt hatten. Und was macht Sie so sicher, dass er es sich heute Abend holen wird? Erinnern Sie sich, ich wollte am Nachmittag noch einen wichtigen Anruf machen. Das habe ich getan und im Verlauf des Gesprächs beiläufig erwähnt, dass wir den Posten vor der Tür inzwischen abgezogen haben und das Zimmer nicht mehr versiegelt ist. Dass wir aber gleich morgen früh das Haus noch einmal inspizieren wollen. Mit anderen Worten, Sie haben zu verstehen gegeben, heute Nacht oder nie. Dämmert Ihnen jetzt was? Ja, wenn ich doch wüsste, was das Beweisstück im Schreibtisch ist. Im Schreibtisch ist es nicht mehr, sondern hier, in meiner Brusttasche. Und es besteht aus 6 Blatt DIN A4-Papier. Die Seiten, die Sie... Was? Da draußen. Sehen Sie das? Ja. Jemand mit einer Taschenlampe. Hinter die Tür, Leute. Zum Lichtschalter. Was? Aber nicht anknipsen, bis ich es sage. Ja, Sir. Jetzt still. Okay, Leute. Miss Barrett? Inspektor Sesselby, Sergeant Lloyd, was, warum... Ich nehme an, Sie wollen sich die letzten 6 Seiten Ihrer Abschrift holen. Was meinen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Oh, ich glaube, Sie verstehen mich sehr gut. Sie sind hierher gekommen, um die Seiten zu vernichten, stimmt's? Vernichten? Welche Seiten denn? Die Abschrift von Reimans letztem Diktat, weil sie beweist, Miss Barrett, dass Sie Ihren Arbeitgeber umgebracht haben. Was? Was wagen Sie da zu behaupten? Was fällt Ihnen ein? Erst konnte ich gar nicht verstehen, warum Sie sie nicht gleich verschwinden ließen, sofort nachdem Sie Reiman getötet hatten. Ich habe ihn nicht getötet. Aber die Antwort ist natürlich ganz einfach. Das Taxi kam etwas zu früh. Sie gerieten unter Zeitdruck und daher vergaßen Sie, die Seiten an sich zu nehmen. Und als es Ihnen einfiel, war es zu spät. Wovon reden Sie? Was sollen die Seiten beweisen? Meiner Ansicht nach mehr als genug, wenn man hinzurechnet, dass Sie heute Abend heimlich gekommen sind, um sie zu holen. Ich bin sicher, dass jede Geschworenenbank zum selben Resultat gelangen wird. Geschworenenbank? Nein, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich habe Ralf nicht umgebracht. Ich habe ihn geliebt. Ja, geliebt. Miss Barrett? Ich muss Sie wegen Mordes an Ralph Ryman festnehmen. Und ich muss Sie darüber belehren, dass alles, was Sie sagen, vor Gericht Nein. gegen Sie... Nein. Nein. Kommen Sie, Miss Barrett. Machen Sie sich's nicht noch schwerer. Nein. Nein, lassen Sie mich. Nein. Nein. Nein! Ich muss sagen, der verstorbene Ralph Ryman wusste seine Chancen zu nutzen. Jean Ansel... Miss Barrett? Ich lasse eben Ihr Geständnis zu Protokoll nehmen. Ja, sie war sicher verliebt in Ryman, hat ihn angehimmelt, angeschwärmt. Ihrer Behauptung nach wusste er davon aber nichts. Sie hätte sich nie etwas anmerken lassen, sagt sie, hätte sich seiner nicht würdig gefühlt. Die Affäre mit Jean Ansel konnte sie hinnehmen, solange sie nur täglich hierher kommen und... in seiner Nähe sein durfte. Was sie nicht ertragen konnte, war die Aussicht, das zu verlieren. Und was eingetreten wäre, wenn er mit seiner Jean irgendwo weit weggezogen wäre. Ja, sie hatte den Brief gefunden. Das brachte alles ins Rollen. Sie sah das Glück ihres Lebens schwinden und so erschoss sie ihn. Woher hatte sie die Waffe? Es war sein Revolver. Unverschlossen, jedem zugänglich in der Kommode verwahrt. Sie brauchte ihn nur herauszunehmen. Nach der Tat steckte sie ihn ganz einfach in ihre Tasche und nahm ihn mit. Am Nachmittag hat sie ihn dann irgendwo in die Themse geworfen. Ziemlich cool, die Lady. Cool? Ich würde eher sagen, total verdreht. Na, ich weiß nicht. Immerhin hat sie sich ein raffiniertes Alibi für den Mord organisiert. Und das hätte auch standgehalten, wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, mir die 6 Seiten Abschrift zu stehlen, wie Sie es nennen. Schade, dass ich sie nicht gleich gelesen habe. Es ging um die Schlacht von Salamanca. Und glauben Sie es oder nicht, auf den 6 Seiten steht fein säuberlich und Wort für Wort die Geschichte, die ich schon vom Band gehört hatte. Soll das heißen, die Abschrift und das Diktat auf dem Band sind identisch? Wort für Wort. Ja, aber... Richtig, Lloyd. Da konnte was nicht stimmen. Miss Barrett hat immer, das hat sie uns ja ausdrücklich erklärt, erst am nächsten Morgen das Diktat vom Tag vorher geschrieben. Hätte Ryman also am Tag seines Todes noch diktiert, wäre das Band noch nicht abgeschrieben gewesen. Dann war auf dem Band im Gerät das Diktat vom Vortag. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und sie hat, bevor sie ging, das Gerät eingeschaltet, damit der Taxifahrer Ryman diktieren hört. Nicht schlecht, aber... Ja, aber wenn das Gerät lief, als sie das Haus verließ, wieso war es dann abgestellt, als wir am Abend kamen? Tja, das hat mir zunächst auch Kopfzerbrechen gemacht. Ryman war auszuschließen, Miss Barrett ebenfalls, wir haben es nicht abgestellt. Blieb also nur noch eine einzige andere Person. Mrs. Reed. So ist es. Bei ihrer Vernehmung hat sie allerdings nichts davon erwähnt. Verständlich, der Schock, Ryman tot aufzufinden, hat sicher alles andere bei ihr verdrängt. Aber sie hat sich erinnert, als ich sie gestern danach fragte. Sie hat tatsächlich, noch bevor sie die Leiche fand, das Ding abgestellt. Hätte sie sich nur gleich daran erinnert. Natürlich war das einer der Gründe, warum Miss Barrett am Abend des Mordtages nochmal aufkreuzte. Sie wollte das Gerät abstellen, die Abschrift vernichten, auch die Polizei alarmieren, nehme ich an. Nur konnte sie nicht wissen, dass Ryman entgegen seiner sonstigen Gewohnheit an diesem Mittwochabend nicht hatte ausgehen wollen und Mrs. Reed daher vor ihr ins Haus gekommen war. Ihr Pech, unser Glück. Naja, Glück gehört immer dazu. Und zum Glück habe ich noch mal die Manuskriptseiten gelesen. Mein kleines Andenken. Sonst wären wir vielleicht nie mit der Sache zu Ende gekommen. Wie war, wie war. Und was lernen wir daraus? Wir? Sie können daraus lernen, Lloyd, dass es sich lohnt, nicht nur Computerliteratur zu lesen. Das war Das letzte Diktat, ein Kriminalhörspiel von John Owen und James Parkinson. Marianne Debarde und Christa Häber haben es aus dem Englischen übersetzt. Mit Lilo von Plüskow als Mrs. Reed, Wolfgang Höper als Polizeiarzt, Andreas Mannkopf als Sergeant Lloyd und Gerd Baltus als Inspektor Saxelby. Der Nachbar wurde gesprochen von Oliver Reinhardt, die Ruth Barrett von Eva Derleder, der Constable Welsh von Hans-Jürgen Gerdt, Clara Höfels und Toni Slama waren Jean und Brian Ansel, Carsten Otto und Sigrid Rautenberg, Trevor Ryman und seine Freundin. Regie führte bei dieser Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1991 Stefan Hilsbecher.